Die Dotti – Der Schlüssel zum Verständnis. Mitte Dezember 2016 veröffentlichte Il Lamentino, die Zeitung der kalabrischen Stadt Lamezia Terme, eine durchaus amüsant zu lesende Geschichte. Es ging dabei um Carabinieri, die in eine Art frühmorgendliche Schnitzeljagd verwickelt wurden. Im Zentrum der Aktion stand Andrea La Forgia. Gemeinsam mit seinen Brüdern Massimiliano und Gianluca organisierte er den Drogenhandel in einem Viertel von Crotone, und zwar auf geradezu korrekte Weise. Der Handel erfolgte in einem genau abgegrenzten Gebiet mit klaren Öffnungszeiten, täglich von morgens 7 Uhr bis 20 Uhr. Das Gebiet wird seit längerem vom Clan Vrenna Bonaventura betreut und auch die Gruppe um La Forgia wird dem Clan zugerechnet. Die Razzia war schon 2 Wochen vor Erscheinen des Artikels erfolgt und es lag wohl an einem spektakulären Fund, dass die Behörden die Aktion zunächst geheim gehalten hatten. Die Carabinieri kamen vor Öffnung des Handels morgen um 5. Rund 50 Mann schwärmten aus. In der Wohnung von Andrea La Forgia fanden sie nichts Belastendes, aber mehrere Schlüsselbünde. Der 47-Jährige habe den Beamten keine überzeugende Erklärung geben können, so der Artikel. Die erste Vermutung, die Carabinieri hatten, die Schlüssel mussten zu einem Keller oder einer Garage gehören. Also durchkämmten sie das Stadtviertel und steckten einen Schlüssel nach dem anderen in ein Schloss nach dem anderen, ohne Erfolg. Dann Wohnungen, Apartments, die Verwandten gehörten. Als sie nur 50 Meter neben La Forgias Bleibe die Rampe zu einem Haus hochgingen, wurde La Forgia bleich und bat darum, seinen Anwalt anrufen zu dürfen. Plötzlich wusste er doch, wie er zu den Schlüsseln gekommen war. Sie seien am Abend zuvor auf der Straße gelegen, da habe er sie gefunden. Als der Trupp mit ihm die Treppe hochstieg und er eine Menge Carabinieri vor einem bestimmten Wohnungseingang erblickte, erklärte er den Beamten doch noch, welcher der richtige Schlüssel für die Türe ist. Die Wohnung erwartete die Beamten mit der Fassade eines Lebens. Schwere Möbel aus dunklem Holz, ein Fernseher, ein frisch bezogenes Doppelbett. Ihr wahrer Zweck verbarg sich im Schlafzimmerschrank. Ein Alukoffer, der 2 Geldkassetten enthielt. Ein Video zeigt, wie die Carabinieri die Kassetten aufstemmten. 3 Pistolen, Munition, Drogen. Dann tauchte eine weitere Kassette im Bild auf, eine schwarze, mit einem Vorhängeschloss gesichert, das beinahe so dick wie die ganze Kassette selbst ist. Man sieht noch, wie Hände der Carabinieri dem Schloss mit einer gigantischen Beißzange zu Leibe rücken, dann bricht das veröffentlichte Video ab. Der Artikel zählt auf, dass man Wagen für Drogen gefunden habe und Werkzeuge, um diese zu strecken. Der wirklich spektakuläre Fund wird erst 5 Jahre später veröffentlicht. Denn bei La Forgia wurde auch eine Copiata in Schriftform entdeckt. Die Copiata benennt das Führungstrio eines Lokale, also das Triumvirat aus Capo Locale, Contabile, Cassier, der sich um die Clankasse, die Bacinella, kümmert, und dem Crimine, der für die kriminellen Aktivitäten in einem Lokale verantwortlich ist. Dinge, die wohl geheim bleiben, jedenfalls nicht auf Zettel notiert, aufbewahrt werden sollen, vor allem wenn es nach den Leuten geht, deren Namen da standen, sehr prominente Leute in der Mafiaszene. La Forgia mochte aber offensichtlich Bürokratie und hatte fein säuberlich aufgeschrieben, wer in seinem Lokale etwas zu sagen hatte. Und noch mehr, er gab auch für jede Person an, wer welche Dote hat. Dote? Es gibt keine eindeutige Übersetzung für das Wort. Man kann eine Dote als Befähigung umschreiben, mit einem Umweg über das englische Endorsement vielleicht. Oder als einen Grad. Im Regelwerk der 'Ndrangheta ist jedenfalls genau definiert, wer wem welche Befähigung verleihen kann. Diese Befähigungen setzen die Person dann in den Stand, bestimmte Tätigkeiten zu verrichten, Aktionen auszuführen. Die Doti sind ein Ordnungssystem der 'Ndrangheta. Sie verhindern, dass alle alles machen, ohne ihre Fähigkeiten zu bedenken. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin bei der 'Ndrangheta und kenne ein paar Freimaurer, also infiltriere ich mal deren Loge. Oder ich mische mich unter die Polizei. Nein, dafür braucht es erst die Erlaubnis, nämlich die richtige Dote. In diesem Fall ist die entsprechende Dote die Santa. Zugleich werden auch besondere Verdienste mit der Verleihung einer Dote belohnt. Wer beispielsweise einen Mord begangen hat, kann zum Scaro aufsteigen. Auf La Forgias Liste sind 5 Doti vermerkt. Picciotto, Camorista, Scaro, Santa, Vangelo. Papier ist an sich ein beliebter Datenträger bei Mafia-Organisationen, weil es sich verbrennen lässt und die Information danach nur in den Köpfen gespeichert bleibt. Dass jemand einen solchen Zettel aufbewahrt, ist eher nicht vorgesehen. Wir verdanken LaForgia also interessante Einsichten. Etwa, dass der Chef des Clans Magna, Domenico Mico Magna, den Grad eines Scaro hat, also ein Mörder ist. In einer Akte, die ich im Herbst 2023 bekam, ist die Liste abgebildet. LaForgia hat eine schöne, runde Handschrift, die Buchstaben klar lesbar, sehr gleichmäßig. Mico Magna dürfte sich kaum über die Entdeckung der Carabinieri gefreut haben, tat er doch alles, was in seiner Macht stand, um keinen Anlass für Ermittlungen zu geben. Er zeigte sich draußen so wenig wie möglich mit anderen Mafiosi, er benutzte kein Handy, vertraute nur wenigen und suchte seine Umgebung regelmäßig nach Wanzen ab, weil er befürchtete, abgehört zu werden. Seine Frau berichtete einmal in einem abgehörten Gespräch mit ihrem Neffen Mario, dass sie oft beim Putzen unter dem Tisch nachschaue, ob Abhörgeräte versteckt seien. Ebenfalls als Scarista auf der Liste steht Giuseppe Spagnolo, den wir bereits kennen und der munter zwischen Deutschland, Norditalien und Kalabrien unterwegs ist, auch er also ein Mörder. Für ihn wich LaForgia etwas von seiner Genauigkeit ab und nannte ihn Giuseppe Bandito, ein Mix aus Spitznamen und seinem richtigen Namen. Für die Ermittler war die Liste ein wichtiger Fund, denn er belegte Strukturen, die sie bereits vermutet hatten und die sie daher nicht überraschten. Er war aber ein wichtiger Ausgangspunkt für weiterführende Ermittlungen. Wegen der Drogen in der Wohnung wurde LaForgia in Haft genommen. Im Gefängnis konnten die Ermittler seine Gespräche mit Familienangehörigen belauschen. Sie waren eine ergiebige Informationsquelle. Verschiedene Lokalzeitungen berichteten, basierend auf diesen Abhörergebnissen, was nach dem Fund passierte. Andra LaForgia war offenbar in Schwierigkeiten geraten, hatte er doch gegen das Gebot der Geheimhaltung verstoßen. Mehrmals äußerte er Verwandten gegenüber die Sorge, nun als Verräter zu gelten. Nach den Durchsuchungen bei ihm war auch seine Lebensgefährtin mit Hausarrest belegt worden. Bei ihrem Besuch in der Haftanstalt wollte LaForgia von ihr wissen, wie ernst die Lage ist. »Was haben Sie zu diesem Papier gesagt?«, fragte er, ohne näher zu benennen, wer Sie sind. Dem Gespräch zufolge muss es mehrere Versionen des Dokuments gegeben haben, denn LaForgia schwor, es weggeworfen zu haben. Seine Partnerin sagte, sie habe erst am Tag vor ihrem Besuch von dem Dokument erfahren, die anderen wüssten noch nicht davon. Er solle hier an diesem Ort, also im Gefängnis, besser nicht darüber sprechen. »Es war ein Fehler von mir, ich bitte alle um Entschuldigung«, trug LaForgia seiner Partnerin auf. Später wurde LaForgia zu 17 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt, wegen Drogenhandels. Die Richter sahen es als nicht belegt an, dass er, im Gegensatz zu einem seiner Brüder, Mitglied der 'Ndrangheta ist, obwohl er bei einem weiteren Besuchstermin im Gefängnis gesagt hat, er wolle seinen Bruder taufen, und dazu muss er selbst Mitglied sein. Ob das seine Sorgen milderte? Um die Sache zu klären, ging sein Bruder Gianluca in die Bar in Papanice, in der sich Mico Magna häufig mit Leuten aus dem Milieu traf. Er sprach den Boss direkt auf den Vorfall an. »Diese Sache gefiel mir nicht«, habe der Boss gesagt. »Was hier nach keiner gewichtigen Sache klingt, ist aber aus Sicht von Mafiosi eine große, denn es sind eben die Worte des Bosses, da braucht es keine dramatisierenden Ausschmückungen oder aufpeitschenden Verben.« Um einem Missverständnis vorzubeugen, LaForgia hat den Ermittlern nicht die Doti als solche enthüllt, dass die 'Ndrangheta sich mit Doti strukturiert, von ihren Mitgliedern auch Fiori genannt, Blumen, ist seit einigen Jahren bekannt. Er hat auch keine neuen Doti verraten, denn wie alles in der 'Ndrangheta unterliegen auch die Doti kontinuierlich Veränderungen. LaForgia hat nur das Machtgefüge im Raum Crotone benannt. Und er ist beileibe auch nicht der Einzige, der exklusives Wissen der 'Ndrangheta verraten hat. Schon häufiger wurden entlarvende Notizzettel und Papiere gefunden, das erste Mal vor weit mehr als 100 Jahren. Vor allem das Ermittlungsverfahren Mama Santissima aus dem Jahr 2016 und der dazugehörige Gerichtsprozess brachten einer speziellen Dote viel Aufmerksamkeit, weil sie für die 'Ndrangheta eine bedeutende Entwicklung einleitete. Die Santa.